Subprime Loans – die Formel zum Reichtum für alle. Die in den USA seit Jahrzehnten immer nur steigenden Immobilienpreise hatten das sowieso unterentwickelte Gefühl beschädigt, Kreditfinanzierung von Eigenheimen könne auch ein Risiko beinhalten. Traditionell war der Immobilienmarkt der USA dadurch gekennzeichnet, dass die beiden großen bundeseigenen Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac Hypothekenanleihen für Eigenheimkäufer refinanzierten und einen Teil der Risiken auf ihre Bücher nahmen. Die Politik in den USA hat traditionell zum Ziel, auch einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten den Kauf eines Eigenheims zu ermöglichen. Dafür erfand man Anfang der 90er Jahre die sogenannte Subprime Loan, die als Eigenkapital ersetzendes Darlehen konzipiert war. Das Ausfallrisiko schien begrenzt, da die Häuserwerte ja ständig stiegen. Die 90er Jahre in den USA waren auch die große Zeit finanzieller Innovationen. Durch Verbriefungen konnte eine Bank Kredite, die sie gegeben hatte, in handelbare Wertpapiere umwandeln, diese verkaufen und so das Kreditrisiko in andere Hände geben. Die Bank verdiente an den Provisionen. Indem man in Wertpapieren unterschiedliche Risiken bündelte, konnte man, ähnlich dem Vorgehen einer Versicherung, den statistischen Erwartungswert von Risiken stabilisieren sowie, so glaubte man, zuverlässig berechnen. Dies wiederum erlaubte es, aus einem Konvolut gebündelter Kredite Tranchen unterschiedlicher Bonität zu schneidern. Die aus diesen Tranchen gebildeten Wertpapiere bekamen ein Rating. So war es möglich, dass die beste Tranche aus einem Kreditportfolio, das zum Beispiel nur aus Subprime Loans bestand, gleichwohl ein AAA-Rating bekommen konnte. Da die Verlustrisiken aus so strukturierten Wertpapieren scheinbar exakt berechnet werden konnten, war es auch möglich, das Verlustrisiko zu versichern. Der Käufer der Anleihe schloss einen Credit Default Swap, CDS, ab und zahlte dafür an die Versicherung einen Einmalbetrag. Aus den schlechtesten Tranchen gebündelter Wertpapiere konnte man neue Wertpapiere basteln, die dann wiederum, weil sie Risiken bündelten, rein theoretische, statistische Erwartungswerte hatten. Soweit das Instrumentarium. Es entwickelte sich schnell in immer weniger übersehbare Ausprägungen hinein. Die Banken- und Wertpapieraufsicht hielt weder intellektuell noch organisatorisch Schritt. Es war sowieso eine Zeit, die auf Deregulierung gerichtet war. Die Provisionen, die auf jeder Stufe des oben geschilderten Bearbeitungsprozesses anfielen, waren erheblich. Alle setzten darauf, dass sie die Risiken mit dem Verkauf von Wertpapieren weitergeben konnten, beziehungsweise das Kreditausfallrisiko wurde versichert. Die Modelle und Methoden wurden immer ausgefeilter. Die ganze Kette des Kreditwesens, insbesondere aber die großen Investmentbanken, verdienten daran Geld. Die mathematischen Modelle, die die Risiken berechneten, verstand natürlich kaum einer. Noch weniger befasste sich jemand mit den dort einfließenden Ausgangswahrscheinlichkeiten. Die Modelle unterstellten ja, dass für jeden Kredit, der am Anfang der Kette stand, das Risiko angemessen ermittelt war. Denn nur dann waren die darauf aufbauenden Durchschnittsrisiken aussagefähig. Ganz außerhalb des Blickfeldes war, was es eigentlich bedeutete, wenn zentrale Basisannahmen, etwa über die regionale Entwicklung der Hauspreise, nicht eintreten würden. Missbräuchliche Anwendung war in den Modellen natürlich auch nicht vorgesehen, zum Beispiel, dass eine örtliche Bank, um eine Provision zu verdienen, Subprime Loans vergab, die gar nicht mehr durch den potenziellen Wert des Hauses abgedeckt waren, und das an Kreditnehmer, die gar nicht in der Lage waren, den Kredit zu bedienen. Dieser Missbrauch fand aber in reichem und immer zunehmendem Umfang statt, und er verschärfte die Problematik, als die Häuserpreise in den USA zuerst stagnierten und dann anfingen zu bröckeln.